Ein Ossi kommt in die Kneipe, bestellt sich ein Bier, da prostet ihm ein Wessi zu und sagt, wir sind ein Volk. Prostet der Ossi zurück und sagt, wir auch.